So, Podcastchen Nummer 5. Die ersten 4 Folgen drehten sich um Politikersprech in Talkshows und grundsätzlich dreht sich auch in Folge 5 alles um Politikersprech. Allerdings machen wir jetzt eine kleine Talkshow-Pause. Das habe ich mir verdient und im Grunde genommen haben die Hörer sich das auch verdient, denn das ist ja dann doch schon sehr ermüdend auf Dauer. Heute hören wir mal rein in ein Interview, das der Grünen-Chef Robert Habeck im ZDF in Berlin direkt gegeben hat am 20.05.2018. Und da ging es um das Verhältnis zu Russland. Und da haben die Grünen ja eine sehr spezielle Sicht auf die Dinge. Und Robert Habeck hat das eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. Allerdings hat er sich irgendwie auch mehr oder weniger um Kopf und Kragen geredet. Also lange Rede, kurzer Sinn. Robert Habeck hat das Wort. Hören wir rein. Schönen guten Abend, Herr Habeck. Hallo, Herr Walde, grüß Sie. Herr Habeck, Sie haben es gerade gesehen, die Grünen vertreten die härteste Position gegenüber Moskau. Wenn sich die globale Wirklichkeit doch gerade ändert, warum ändern Sie dann nicht Ihre Politik? An der Stelle sei übrigens kurz vorausgeschickt, dass der Interviewer Thomas Walde ja doch einen wirklich ziemlich guten Job gemacht hat. Wenn man über die öffentlich-rechtlichen Medien meckert, kann man ja durchaus auch mal sagen, wenn sie was gut machen. Und das Interview, für mein Empfinden, hat der Thomas Walde ziemlich gut geführt. Die härteste Position ist es nicht, aber die klarste. Wir haben es ja mit zwei mäßig sympathischen Zeitgenossen zu tun, Trump und Putin. Aber eigentlich sind sie sich da drin, die institutionalisierte Weltordnung. Na, hatten wir da zum Mittag vielleicht das eine oder andere Glas Pinot zu viel? Das würde zumindest einiges erklären, was gleich noch kommt. Also Verträge, Abkommen, Völkerbünde aufzulösen zugunsten einer Macht des Stärkeren. Hey, Herr Habeck, wir sprechen doch jetzt nicht über Donald Trump und den Iran. Ach, mein Gott. Und eines Rechte Stärkeren. Und wir setzen klar darauf, dass Abkommen gehalten werden und dass Institutionen ihre Kraft entfalten. Und das heißt eben auch, dass Deutschland sich europäisch einbringen muss. Alles Weitere ergibt sich dann aus dieser Ansage. Sie sprechen Abkommen an. Russland wird gerade gebraucht, etwa für das Iran-Abkommen, um das zu retten. Warum trägt Ihre Politik dem nicht Rechnung? Warum kommen Sie Russland nicht entgegen? Danke, Herr Walde. Wir tragen dieser Politik Rechnung. Wir wollen das Abkommen auch retten und bewahren. Allerdings muss man auch sagen, dass Russland ja mit dem Iran in Syrien mordet. Das heißt, wir müssen schon sehr genau differenzieren. Differenzieren. Das ist dann also differenzieren. Russland und Iran morden in Syrien. Ende der Geschichte. Schluss, aus die Maus. Super, ganz große Kiste. Inzwischen ist wirklich bis zum Letzten durchgedrungen, dass so unglaublich viele Mächte und Einflüsse auf Syrien wirken, dass es eben dieses komplett simple, ich möchte sagen, grüne Feindbild, Gut und Böse, Russland, Iran und so weiter, einfach nicht mehr gibt. Die Gemengelage in Syrien ist so komplex, dass zu differenzieren in der Tat wichtig und notwendig wäre. Aber so, Herr Habeck, geht's nicht. Sorry. Das Abkommen selbst, das Anti-Atom-Abkommen, das soll bewahrt werden. Es ist ein schlimmer Fehler von der USA, da auszusteigen und da, wo Diplomatie mal eine Chance hat, das gleich wieder zu zerstören. Andererseits ist Russland nicht der Partner in Syrien, sondern im Gegenteil unterstützt dort ein mordendes Regime. Herr Habeck, wir wollten doch differenzieren. Russland ist erst später in den Syrien-Konflikt eingestiegen, nachdem die USA mit allen nur erdenklichen Mitteln das Land längst destabilisiert und von innen gewissermaßen aufgefressen haben, um letztlich einen Regime-Change herbeizuführen. Dass Russland sich das nicht gefallen lassen wollte, nachdem Russland sowieso nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss in der Welt hat, kann man diskutieren und man kann auch die Art und Weise diskutieren, wie Russland letztlich eingegriffen hat. Aber das Ganze so, ich sag's jetzt einfach mal, undifferenziert zu sehen, wie Sie das hier darstellen, das grenzt schon an bewusst selbst herbeigeführte Blindheit. Was wir also brauchen, ist die Differenzierung. Die Abkommen, die da geschlossen wurden, sollen gehalten werden, möglicherweise erweitert werden, wenn es gelingen kann. Aber das heißt nicht, dass man alle Prinzipien, alle Absprachen über Bord wirft. Wenn Sie Absprachen nicht über Bord werfen wollen, wie Sie gerade sagen, wo sind Sie denn wirklich bereit, Russland entgegenzukommen? Beispielsweise, wie eben im Beitrag gesehen, um Arbeitsplätze in Deutschland hier auch zu erhalten. Aber wir sind doch gar nicht in der Situation, jetzt Russland entgegenkommen zu müssen. Moment, was war das gerade? Nochmal. Aber wir sind doch gar nicht in der Situation, jetzt Russland entgegenkommen zu müssen. Das sagt ein Politiker einer ehemaligen Friedenspartei, die offensichtlich zwei ganz entscheidende Begriffe aus ihrem Wortschatz herausgestrichen hat, nämlich Frieden und Diplomatie. Denn entgegenkommen ist nichts anderes als gelebte Diplomatie. Aber lassen wir das, bringt ja nichts, zumindest bei den Grünen nicht. Russland selbst hat massive Probleme, wirtschaftliche Probleme. Sie werden Europa brauchen, um ihre Prosperität im Land halten zu können. Ich widerspreche Herrn Hasselhoff, den wir gerade im Beitrag gesehen haben, dass die Wirtschaftsfunktionen nichts geholfen haben, sondern sie haben zu einer Stabilisierung, nicht zu einem Frieden zugegebenermaßen, aber zu einer Stabilisierung in der Ostukraine beigetragen. Ziemlich steile These und erneut wieder mal ziemlich unreflektiert, aber okay. Und abgesehen davon, was den Ukraine-Konflikt, die Annexion der Krim angeht und die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, kann man durchaus geteilter Meinung sein, beziehungsweise mittlerweile mehren sich die Stimmen, die der festen Überzeugung sind, dass Sanktionen sinnlos und auch wirkungslos sind und wenn sie denn nicht wirkungslos sind, in erster Linie die Menschen treffen, die damit nun wirklich nichts zu tun haben, sprich mit den politischen Entscheidungen. Aber mein Gott, weiß der Henker, was Habeck jetzt genau meinte? Vielleicht kann er das ja mit Marie-Louise Beck mal in Ruhe besprechen. Die hat ganz sicher ein offenes Ohr für seine undifferenzierten Thesen. Und wenn man klar sagt, wir lassen uns nicht erpressen, wenn man sich europäisch einigt, wenn Deutschland und Macron zusammengehen, dann wird es dazu führen, dass Russland auch auf den Pfad der Abkommen, der Verbindlichkeiten zurückgeht. Sie sagen gerade, Europa habe da eine klare Linie. Aber stimmt das denn wirklich? Gucken Sie sich an die neue italienische Regierung künftig. Auch die spricht sich aus, die Sanktionen gegen Russland zu lockern. Was Sie da sagen, stimmt so nicht. Isolieren Sie nicht Deutschland am Ende, wenn Ihre harte Haltung sich durchsetzt? Es ist nochmal keine harte Haltung, sondern eine klare Haltung. Und ich habe mit Verlaub nicht gesagt, dass Europa eine klare Linie hat. Im Gegenteil, wir haben völlig geschlingert. Und Deutschland hat mit der Nord Stream 2 Pipeline europäischen Interessen permanent zuwidergehandelt. Wow, Herr Habeck, Sie meinen jetzt natürlich US-amerikanische Interessen, nicht die europäischen Interessen. Aber gut, muss man auch nicht differenzieren. Und zwar sicherheitspolitischen Interessen wie Abhängigkeiten vom russischen Gas, die ja massiv dadurch hochgehalten werden. Die Überlegung, Nord Stream 2 nicht zu bauen, bedeutet ja auch oder speist sich daher, die Ukraine nicht aus der Verpflichtung Russlands zu entlassen, dort eine gewisse Solidarität zu wahren. Also Europa hatte keine klare Linie und Deutschland hat dafür gesorgt, dass es keine klare Linie gibt. Würde man das aber links korrigieren, würde man mit einer Sprache gegenüber Russland wie der USA auftreten, als Europäer, geeint, dann hätte man auch sicherlich eine Chance für eine stärkere diplomatische Position. Aber genau das, Herr Habeck, zeichnet sich doch im Moment eben nicht ab mit Italien, mit vielen anderen Staaten. Und darum doch nochmal die Frage, müssten Sie nicht auch von Ihrer Haltung abrücken, Russland in vielen Punkten entgegenkommen, auch um in Deutschland Arbeitsplätze zu sichern, eben weil es diese europäische gemeinsame Haltung nicht gab und auch voraussichtlich nicht geben wird? Nun, Sie nennen jetzt Italien und Italien ist natürlich jetzt ein nächster problematischer Fall mit einer populistischen, anarchistischen Regierung. Verdammte Scheiße, jetzt reicht es aber wirklich. Man kann über die italienische Wahl denken, wie man will. Das steht jedem frei, überhaupt keine Frage. Und man kann auch über die Programmatik der neuen Regierung durchaus streiten, da gibt es genügend Punkte, auch gar keine Frage. Aber diese Wahl war demokratisch. Eine demokratische Wahl, die in Italien stattgefunden hat. Das Ganze jetzt einfach als Anarchie abzutun, ist so dermaßen arrogant, herablassend, unwissend und, ja, undifferenziert, dass ich mir wirklich die Nackenhaare aufstellen, Herr Habeck. Echt, Alter! Gleichwohl ist es falsch zu sagen, es gibt keine europäische Linie. Wir haben die Europäische Kommission, wir haben die Mehrheit der europäischen Staaten, die immer Nord Stream 2 abgelehnt hat. Ah ja, ach so, also die Ablehnung von Nord Stream 2 ist dann doch irgendwie eine europäische Haltung oder was? Alter, echt, geht's noch? Und Deutschland hat eine merkwürdige Position eingenommen, einerseits politisch, in der Rhetorik europäisch, aber dann immer sehr klar die Konzerninteressen, die die Gaspipeline bauen wollen, nach vorne gestellt. Und dieses Rumgeeier, das hat zu der Zerstörung einer europäischen einheitlichen Linie geführt. Tja, und das, man kann es nicht anders formulieren, ist nichts anderes als wirtschaftliche Kriegstreiberei. Danke, Herr Habeck, für nichts. Dass Italien jetzt ein problematischer Fall ist, widerspricht doch nicht der Ansage, Europa muss sich in den zentralen, in den vernunftbegabten Staaten einigen. Die Ansage Europas, vernunftbegabte Staaten müssten sich einigen. Welche Damen, Herren, Menschen sind das denn eigentlich genau? um gegenüber Trump wie Putin mit einer klaren europäischen und das heißt auf die Institutionen und auf die Verträge beharrende Haltung aufzutreten. Okay.